Fanboys. Heute mit dem Martin. Ja, wir haben diese Woche irgendwie alle so ein bisschen Probleme, was Zeit angeht, und teilweise sind wir auch krank. Also teilweise, das Hive-Mind ist teilweise krank. Deswegen sitze ich hier gerade alleine und dachte mir, ihr kriegt jetzt aber trotzdem zumindest eine kleine Fanboys-Folge für diese Woche, weil ich habe nämlich einen Außenreporter-Beitrag für euch von Tobi bekommen. Da wird Monument Valley 2 getestet. Aber bevor es dazu geht, wollte ich euch noch kurz von Marcel sagen, dass ihr auf jeden Fall, falls ihr da am Überlegen seid, Hop auf der PlayStation anspielen solltet, oder ich weiß gar nicht, wo es sonst noch rausgekommen ist, müssen wir mal gucken. Wir hatten darüber schon gesprochen vor 2 Folgen, glaube ich. HOB. Ansonsten lasse ich euch kurz alleine mit dem Tobi und dem Monument Valley Test und dann hören wir uns nochmal zum Rausschmeißer. Ich sitze hier mit meinen beiden Testerinnen. Sag deinen Namen. Anna. Und? Nina. Und wir haben gerade Monument Valley 2 gespielt. Wie hat es euch gefallen? Schön. Super. Anna, du hast ja Monument Valley 1 auch schon gespielt. Beschreib mal, was in Monument Valley 2 so passiert. Das ist was ganz Komisches, aber sehr Schönes. Wen spielt man da? Das kleine Baby spielt bei uns nicht. Die Mama und das kleine Baby, gell? Genau. Nina, hast du das auch? Du hast auch gespielt. Fandest du es lustig? Ja. Da war eine Szene, wo plötzlich was abgebrochen ist und die Mama und das Baby getrennt wurden. Erinnert ihr euch noch? Ja. War das gruselig? Ja. Nein. Ja. Hä, nein. Habt ihr euch erschreckt? Ja. Nein. Wenn du das Spiel, wenn du Monument Valley 2 und 1 vergleichen würdest, Anna? Aber ich will noch eins. Würdest du sagen, die sind ungefähr gleich gut, machen gleich viel Spaß? Oder eins mehr, eins weniger? Das 2, das Neue, das, was du gerade gespielt hast? Das Neue ist schöner als das andere. Bei dem anderen habe ich das Gefühl, ich schlafe jetzt ein. Bei dem nicht. Alles klar. Das ist so komisch. Ich will noch mein iPad spielen. Wirklich? So, Dankeschön. Ich will noch mein iPad spielen. Ja, vielen Dank, Tobi, und vielen Dank auch an deine Testerinnen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für diese Woche. Kurz und schmerzlos, aber immerhin ist eine Folge im Feed gelandet und ihr hattet ein wenig Content, wie man so schön sagt. Nächste Woche gibt es uns hoffentlich wieder in voller Länge. Bis dahin eine schöne Restwoche und Servus und Baba.